Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Mein Name ist Stefan. Ja, und ich bin René. Schön, dass du da bist. Ist total ungewohnt. Ja. Ja, schön, dass du da bist. Ja, die wievielte Podcast-Folge ist denn jetzt offiziell? Habe mal geschaut. Es ist die, müsste die 106. sein. Die 106. Ja. Podcast-Folge. Wann war die gelaufen? Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht geguckt, aber das kann ich dir gleich sagen. Am 25. Juli 2010. Ach du Kacke, ja. Wirklich? Ja. Das ist jetzt nicht erwartet. Also da muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, René, ich finde, du bist älter geworden seitdem. Ne, das wird meine Stimme jetzt nicht hören. Nein, das stimmt. Aber ja. Es geht mir ja nicht anders. Also wir sind jetzt fast 8,5 Jahre später. Habe ich das jetzt hat richtig gerechnet? Mit der 106. Folge. Ja, ja, ja, richtig. Genau. Naja, gute Vorbereitung ist alles, oder? Dabei wollte ich gerade sagen, wenn wir ein bisschen verunsichert klingen, dann liegt das nicht daran, dass wir keine Ahnung vom Podcasten haben, sondern dann liegt das eher daran, dass wir so viele Podcasts gemacht haben und jetzt nicht so genau wissen, ist das jetzt hier die Fortsetzung oder ist das ein Neuanfang oder ist das einfach nur der letzte Podcast, den wir vergessen haben zu machen? Wir wissen es noch nicht genau. Genau. Also man könnte auch sagen, wir sind einfach raus aus der Übung und wir schauen mal, wo es jetzt hingeht. Ne? Also je nachdem, willkommen in der ersten oder in der 106. Folge, könnte man sagen. Ja, oder in der letzten. Oder in der letzten, in der allerletzten. Wir wissen es nicht. Jetzt aber wirklich die letzte. Da fällt mir gerade noch, also muss man dazu sagen, die Vorbereitung des Podcasts ist jetzt tatsächlich nicht so groß. Liegt einfach daran, dass unser Ziel ist, in ein lockeres Gespräch zu kommen. Wir haben jetzt schon ungefähr eine halbe Stunde vergeudet mit Vorgespräch, wo wir eigentlich nur kurz einen technischen Test machen wollten. Aber wir haben es vergessen aufzuzeichnen. Ja, wir haben auch vergessen, dieses Vorgespräch, was zu diesem Podcast geführt hat, aufzuzeichnen. Für die, die uns noch nicht gehört haben, also wir haben ja, wie gesagt, schon 105 Podcast-Folgen hinter uns und haben uns dann eigentlich zum Kaffee verabredet und ich glaube, das Kaffee ging dann 4 Stunden. Richtig, naja, der war so heiß, man auch musste ein bisschen warten. Ja. Genau, also das war sehr interessant, sehr ergiebig und völlig so unerwartet, ne, nach so langer Zeit, aber man hat so das Gefühl gehabt, irgendwie als wenn man sich gar nicht so lange nicht gesehen hätte oder so. Naja, wir haben 4 Stunden gequatscht, könnte auch dafür stehen, dass wir uns lange nicht gesehen haben. Ja, das stimmt natürlich, ne? Aber wie gesagt, es war total spannend. Und ich war ja auch zufällig gerade dort. Deswegen war die Gelegenheit günstig. Genau, du also erinnerst was euch erwarten wird. Ja, ja. Ich erinnere mich. Jetzt erzähl doch mal den Zuhörern. Was euch erwarten wird, ist im Prinzip ein Küchentischgespräch. Unsere Meinung, was uns gerade bewegt, also wir kommen beide aus dem IT-Umfeld, ne, sind deswegen sehr interessiert an innovativen neuen technischen Dingen, aber natürlich auch zum Ausgleich an der echten Welt. Ne? Also ihr könnt uns jetzt nicht so vorstellen wie die Nerds aus wie heißt die Big Bang Theory? Obwohl wir waren. Hast du nicht gerade erzählt, du hast eine Cola und eine Pizza neben dir stehen? Nee, habe ich nicht. Okay, also ich auch nicht, deswegen sind wir wirklich keine Nerds. Ja, aber wahrscheinlich stimmt es gar nicht. Wahrscheinlich sehen wir das nur so. Ein lockeres Küchentischgespräch. Alles, was uns gerade so in den Kopf kommt. Wir würden euch natürlich ermutigen, da aktiv dran teilzunehmen. Also nicht nur mitzudenken, sondern vielleicht auch, und jetzt kommen wir zu dem schwierigen Teil, eure Meinung kundzutun. Und da gebe ich jetzt an Stefan ab, weil da weiß ich, da wird er gleich ins Schwimmen geraten. Ja, eben. Ich habe gerade überlegt, hoffentlich gibt er jetzt nicht an mich ab. Und schon ist es passiert. Ja, wie ist es mit dem Feedback, René? Es ist natürlich so die Situation, alles neu nach so vielen Jahren und so richtig wissen wir es noch gar nicht. Wir wissen ehrlich gesagt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mal genau, wie wir den Podcast veröffentlichen. Wir fangen da quasi nochmal bei Null an. Das heißt, unter Umständen seid ihr auch, oder jetzt kann ich ja ins Du verfallen, bist du unser erster Zuhörer. aber ich glaube es nicht. Also ich denke, wir werden an den Erfolg anknüpfen. Auch wenn es jetzt vielleicht nochmal 8 Jahre dauert. Ja, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es nochmal so lange dauert, aber ja, auf jeden Fall hoffen wir auf reges Interesse und auf einen unterhaltsamen Podcast oder eine unterhaltsame Serie von Podcasts. Wobei ja. Natürlich die Frage ist, was ist denn ein Podcast? Also ich habe gelernt, ein Podcast ist im Prinzip die Show. Deswegen war das gerade nicht richtig formuliert. Jede einzelne Folge soll unterhaltsam sein. Und das insgesamt ist natürlich der Podcast dann, ja. Genau. Ja. Und du hattest ja schon mal im Vorfeld geguckt, ob wir denn tatsächlich an den Erfolg anknüpfen können, wie gut die Chancen da stehen. Hast du dir nicht ein paar, wie sagt man, Comebacks großer Größen angeschaut? Ja, ich habe mal so ein bisschen in der Vergangenheit gewühlt. Also mir fällt zum Beispiel ein, es gab ja mal ein Comeback von Late-Night-Shows. Zum Beispiel Harald Schmidt, ne? Der war weg und war dann doch wieder da. Aber schlechte Nachricht, René, jetzt ist er halt weg, ja. Nein. Der ist komplett weg. Der ist komplett weg, zumindest aus dem Fernsehen, ne? Er macht da, glaube ich, noch Theater. Ihm geht's gut, oder? Ihm geht's gut, auf jeden Fall. Ja, gehe ich jetzt auch mal von aus. Das heißt, wenn das jetzt nicht klappen wird, dann wird es uns trotzdem noch gut gehen. Oder richtig. Richtig, ja. Dann hat man halt ein zweites Standbein, womit man dann seine Kohle verdient oder wie man es auch immer nennen will. Dann gibt es ja noch die Überlegung, eine legendäre Show wieder zu beleben, und zwar Wetten, dass. Echt? Mit wem? Das ist die Frage. Also ich sage jetzt nicht Florian Silbereisen, aber das glaube ich auch nicht. Nein. Achso, steht noch nicht fest. Nein, Wetten, dass hat ja ein tragisches Ende genommen nach einem Unfall bei einer Wette. Und da hat dann Thomas Gottschalk gesagt, das kann er nicht mehr weitermachen. Und seitdem ruht natürlich die Show, aber es gibt immer wieder Überlegungen, das nochmal irgendwie wiederzubeleben. Ob es dazu kommt, wer weiß. Aber war das nicht der zweite Anlauf? War das nicht der zweite Anlauf von Gottschalk? War der nicht... Ja, die Moderatoren haben ab und zu mal gewechselt. Genau. Nee, Wolfgang Lippert. Der war zwischendurch, dann kam Thomas Gottschalk wieder. Und die Michael Hunziker war, glaube ich, die Co-Moderatorin. Ach, die war mal Co-Moderatorin. Ja, genau. War so präsent, Frank Elstner ist ja der Ursprungsgeber, ne? Der hat die Show erfunden quasi. Und war nicht auch hier ein relativ seriöser Nachrichtensprecher? Markus Lanz? Markus Lanz, stimmt, der hat ja auch schon Wetten, dass gemacht, ja. Stimmt. Ja, jetzt wo du sagst, siehst du, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ja. Aber wie dem auch sei, ich bin gespannt, ob es da weitergeht und ja, apropos weitergehen, heutzutage sind ja auch viele, viele Shows und Serien total beliebt, die es früher gab, ne? Vielleicht erinnerst du dich an deine Jugend, ist zwar auch schon länger her. Aber die so gut sind. Das ist die Frage. Also ich denke da an verschiedene Game-Shows, die es ja mittlerweile wieder gibt in veränderter Form, die aber aus meiner Sicht nicht im geringsten an den Erfolg von damals oder an den Kult von damals anschließen können. Also ist meine persönliche Meinung. Hat denn Fernsehen für dich überhaupt einen Stellenwert? Also für mich persönlich spielt Fernsehen, also richtiges Fernsehen, ne? Also hier so... wo das Programm halt zu einem festen Zeitpunkt kommt, überhaupt keine Rolle mehr. So also lineares Fernsehen Amazon meinst du? Prime, genau. Ja, also lineares Fernsehen, genau. Das klassische, ich schalte jetzt den Fernseher ein, habe Satelliten- oder Kabelanschluss oder Antenne und gucke da richtig Fernsehen. Doch, hat schon den Stellenwert, auf jeden Fall. Weil ich finde es mega altmodisch. Ja, aber es ist halt so ein bisschen alternativlos, ne? Also letztendlich hast du einen großen Fernseher zu Hause. Gut, ich war ja schon bei dir, René, so groß ist euer Fernseher nicht. Ich habe dein Lachen gehört. Wahrscheinlich nicht im Vergleich zu deinem Fernseher, ja, das kann gut sein. Genau. Nein, und lineares Fernsehen gehört dazu. Und ja, letztendlich gibt es natürlich heute modernere Formen. Ne? Man kann alles online dann sozusagen nachstreamen oder nochmal gucken in der Mediathek. Und wie du schon sagst, also auch diese Streaming-Anbieter, Netflix, Amazon, Maxdome, was es alles noch gibt, die erfreuen sich einer riesen Beliebtheit und ich gehöre natürlich auch dazu. Das habe ich auch mit dem Angebot und so kann man halt immer wieder sich aussuchen, ne? Je nach Stimmung. Guckt man jetzt richtig Fernsehen oder guckt man jetzt irgendeine Serie bei Netflix oder Amazon zum Beispiel? Ja, so ist es halt. Ne? Aber ich finde, Fernsehen gehört trotzdem noch dazu. Weil du willst sag mir mal bitte eine Game-Show, die du, äh, die, die du sehenswert findest. Eine Game-Show. Oder na, sagen wir mal eine Show. Also sagen wir mal was anderes. Also sowas. Aus meiner Sicht, also für mich gehört zum Fernsehen auf jeden Fall dazu Nachrichten. Also zum Beispiel hier als Berliner muss man, um zu wissen, was los ist in Berlin, muss man abends die Abendschau gucken im RBB. Und die nehme ich mir wirklich? Jeden Tag auf. Die kann man natürlich auch in der Mediathek dann gucken, natürlich. Warte, ich schreibe mir das kurz auf, weil den Tipp nehme ich mal mit. Ich gucke mir mal die Abendschau an. Die gibt es in der Mediathek, ja? Die gibt es auch in der Mediathek, natürlich. Ja. Baby. Was gibt es da denn Interessantes, was ich nicht über ein anderes Medium schon erfahren habe? Das ist halt die Frage, ja. Nein, das sind einfach Nachrichten, die gehören dazu und Berliner Nachrichten. Ich weiß ja nicht, wo du deine Nachrichten hernimmst, aus welcher Quelle. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte nicht so viel von Nachrichten. Naja, aber man will ja schon informiert werden. Also, ich höre morgens Radio und nehme da ein bisschen was mit, aber ansonsten. Ja, nee. Also da bin ich genauso. Morgens höre ich auch auf jeden Fall ganz viel Radio, so wie andere, die dann Frühstücksfernsehen gucken oder so. Da bin ich überhaupt nicht der Typ. Ja. Aber dann das ist es doch schon. Background, ne? Geben. Also Frühstücksfernsehen zum Beispiel gibt es doch nicht im Stream. Also ich habe das letzte Mal Frühstücksfernsehen geguckt, 1986. Ja, so alt bin ich tatsächlich schon, dass ich 1986 schon Fernsehen gucken durfte. Und das nicht mal heimlich. Nee. Na, ich glaube, da war es schon noch heimlich. Nein, aber sowas wie Morgenmagazin oder so, ne? Also ich kenne ganz viele, die früh den Fernseher erstmal einschalten, echt? Statt Radio. Echt? Ja. Die tun mir dann ein bisschen leid. Stefan, wenn dich das betrifft, mein Mitleid ist auch mit dir. Nee, also, ja. Nein, also. Ich glaube, ich kenne niemanden, der Fernsehen guckt. Echt? Und ich wollte ja gerade noch ein bisschen Background geben. Ich muss dazu sagen, dass ich, ich weiß nicht wie viele Jahre, aber dass ich intensiv bei verschiedensten Fernsehsendern gearbeitet habe. Aber Fernsehen hat für mich überhaupt keine Bedeutung mehr. Also weder beruflich noch privat. Ne? Ich finde gut, was die Öffentlich-Rechtlichen so an Content zur Verfügung stellen, ne, über die Mediatheken. Also da sind schon gute Sachen dabei. Aber so dieses klassische Fernseh einschalten und sich davor setzen, und zwar zu einem Zeitpunkt, wo das Fernsehen das bestimmt, das ist schon seit HD-Rekordern nichts mehr für mich. Ja, kann ich nachvollziehen, wobei man noch ergänzend sagen muss zu mir, also ich habe natürlich auch einen Receiver und das meiste, was ich schaue, ist halt vom Receiver, ne? Also das meiste ist halt aufgenommenes Zeug. Live gucke ich eigentlich selten. Das meinst du ja wahrscheinlich auch damit, ne? Genau, aber ja, richtig. Also das Fernsehen macht nicht nur live aus, sondern auch die Formate. Also durch diese Streaming-Dienste, die ich jetzt wiederum schaue, ne, steigt die Qualität des, wie soll man sagen, des Bewegtbildgenusses, steigt da nicht unbedingt, weil sich irgendwie 5 Stunden eine Netflix-Serie anschauen jetzt auch nicht sinnvoller ist, als sich eine RTL-Nachmittagsshow anzugucken. Ja. Na gut, der Vergleich hinkt jetzt ein bisschen, ne? Also das Niveau ist da wahrscheinlich, oder die Qualität des Niveaus ist schon ein bisschen unterschiedlich. Aber das Ergebnis, das persönliche Ergebnis, ne, was es dir bringt, ist in meinen Augen das Gleiche. Das, ja, da gebe ich dir durchaus recht, ne? Also es ist ja auch so, dass viele Serien, wenn jetzt neue Serien bei den Streaming-Anbietern rauskommen, sind ja sofort alle Folgen der Staffel in der Regel auch verfügbar. Und das fördert ja quasi, dass man die Staffel einfach durchguckt, ne? Wobei es natürlich. Das sehe ich auch als sehr gefährlich, ja. Kriegt man da überhaupt noch was mit von der Staffel? Ja, natürlich. Oder ist man dann schnell in so einem Überdruss, dass man guckt es weg? Also und dann. Also das ist mir auch schon passiert. Also ich bin dem auch schon verfallen, ne? Eine Netflix-Serie da irgendwie von einer Staffel mal so 5 Folgen am Stück zu gucken. Und da kommt dann wirklich der Punkt, wo man dann dem, also zumindest geht es mir so, wo ich dem dann schon überdrüssig bin und dann auch das erstmal nicht mehr sehen kann. Ja. Aber natürlich sind Filmmacher ja nicht auf den Kopf gefallen und die Qualität, wie du schon sagst, ist jetzt auch nicht so schlecht. Die tun schon alles, dass man da nicht wegkommt und in der Regel machen die es auch sehr gut. Ja, das hat aber auch natürlich einen Grund, ne? Weil anders als beim linearen Fernsehen kann man beim Streaming natürlich exakt das Userverhalten nachvollziehen. Ja, ich glaube, da sind sich viele gar nicht bewusst, ne? Dass, dass tatsächlich beim normalen Fernsehen die Quotenmessung, wir haben uns ja beide eine relativ intensive Weile auch damit auseinandergesetzt, mit den Fernsehquoten, wenn du dich erinnerst. Genau, ja. Und diese Quotenmessung, die ja früher oder beim Fernsehen eher so, so ein Schätzwert ist, ne? Oder so ein Hochrechnungswert, ist ja beim Streaming sehr, sehr genau. Ne? Also man kann ganz genau wissen, nicht nur, wo sich das geografisch befindet, um welche Uhrzeit Leute Fernsehen, also so eine Streaming-Angebote schauen, sondern unter Umständen sogar ein ganz genaues Profil zeichnen. Ne? Auf jeden Fall. Und man kann zum Beispiel auch oder nachvollziehen, an welcher Stelle hat der User vorgespult oder nochmal zurückgespult. Und wirklich? Na, aber... Ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber wärst du ein Streaming-Anbieter, René, würdest du das doch genauso nutzen, oder? Na, wir wissen es ja ganz genau, ne? Wir hatten ja beide Internet-Hintergrund, du glaube ich jetzt nicht mehr so, und wir wissen ja auch, dass was man auswerten kann, das wird natürlich auch ausgewertet. Die Situation hat sich jetzt ein bisschen geändert mit dieser DSGVO, aber das möchte ich heute gar nicht zum Thema machen, weil das Thema mir ehrlich gesagt auf den Keks geht. Ja. Genau, also ich weiß nicht, wie ihr, was euer Fernsehverhalten ist, und jetzt bin ich schon in der Aufrufsituation, mich würde es ehrlich gesagt mal interessieren, ob ihr noch dem alten Fernsehen treu seid oder ob ihr in erster Linie Streaming-Angebote wahrnehmt, und ihr könnt eure Meinung oder euer Feedback dazu mal gern abgeben. Und zwar, Stefan, hast du nicht noch die alte E-Mail-Adresse aktiv? Die alte E-Mail-Adresse, ja, die ist auf jeden Fall noch aktiv. Die nennt sich blog@juba.de. Und Juba schreibt man, J. Genau, modern, Java, J-U-B-E-R.de. Kriegst du es im NATO-Alphabet hin? Im NATO-Alphabet. Also U, weiß ich, ist Uniform, Bravo. Bravo, genau. Weiß ich nicht. Romeo ist das R, das weiß ich auch noch. Genau, das E. Juliet ist es. Juliet, Uniform, Bravo, Echo. Ach, Echo, Romeo. Genau. Ja. Haben sich die 10 Monate Bundeswehr gelohnt. Ja, siehste. Na, ein Glück. Ne? Und Blog, wisst ihr, wie man schreibt, weil Blog ist ja total angesagt. Genau. Blog ist noch angesagter als es vor wie vielen Jahren haben wir angefangen? Aber buchstabier es lieber nochmal, René, weil nachher sagen einige wieder Schreibblog. Aber auch das kriege ich, hin. Bravo, Lima, was war denn das? O? G, weiß ich, G war Golf? Das O im NATO-Alphabet. Im NATO-Alphabet, ich habe hier eine schlechte Dämpfung, aber NATO-Alphabet. Eine schlechte Dämpfung. Ich kann es ja, glaube ich, gleich sagen. Oscar, glaube ich. Oscar, okay. Ja. Also Bravo, Lima, Oscar, Golf. Genau, Block. Ja. So, wir hatten überhaupt noch nicht darüber gesprochen, weil ich nutze jetzt gerade mal die inhaltliche Pause. Wir hatten gar nicht darüber gesprochen, wie lang unser Podcast eigentlich sein wird. Na, wir sind jetzt bei... Wollen wir mal unsere Vorstellung abgleichen? Wir sagen wir einfach tun. Gleichzeitig mal. auf drei, also 1, 2 und dann sagen, ja, die Zeit. Okay. Ja? Ja. 1, warte, kann ich? 1, 2, 1 Stunde. 40 Minuten hätte ich jetzt gedacht. Ey, du solltest gleichzeitig sagen. Achso, nee, du hast nur bis 2 gezählt. Ich dachte, du zählst bis 3. Nee, auf 3. Achso, auf 3. Wenn man sagt auf 3, dann heißt das 1, 2 und dann auf 3. Achso. Okay, dann nochmal. Hat ja wunderbar funktioniert. Nein, ich weiß ja jetzt, dass du 40 Minuten gesagt hast. Ja, und du hast 1 Stunde gesagt. Dann einigen wir uns auf die Hälfte, auf den Mittelwert dazwischen. Also auf die Hälfte, also 30 Minuten. Genau. Nee, sagen wir mal 50 Minuten, oder? Klingt doch gut. Du, wir gucken einfach. Wir haben ja, also wir hatten im Vornherein geguckt, was wir so an Themen hätten. Die Angst, nichts sagen zu können, schwingt ja mal mit. Ja, das ist halt oder das Problem, nach so vielen Jahren hat man halt nichts, keine Themen, ne? Das ist so, ist nichts passiert in der Zwischenzeit. Ja, und deswegen, wir haben ein Fallback-Thema, definitiv. Ja. Ich teaser es einfach mal schon mal an. Streik, weil es gerade total angesagt ist. Und stimmt. Wir haben eine Meinung dazu. Genau. Also ich bin müssen mal wir, gespannt, ob wir unterschiedliche Meinungen dazu haben. Genau. Müssen wir sagen, an welchem Tag wir aufzeichnen, dass die Leute auch sozusagen also den zeitlichen Kontext... Also wir können es sagen, ich hoffe, dass wir relativ zeitnah... Ja, also wir sollten das dazu sagen. Welcher ist denn heute? Heute ist der letzte Tag im Februar 2019. Und das ist kein Schalter. Der letzte Tag. Es ist kein Schaltjahr. Demnach ist es der 28. Februar. 2019. Genau. So ist es. Nochmal zur Erinnerung. Der letzte Podcast war am 25.07.2010. Ich muss dazu sagen, mein letzter Podcast liegt nicht ganz so lange zurück. Das will ich jetzt auch mal kurz gucken. Ja, guck mal nach. Wir also wenn ihr das alte Zeug hören wollt, dann glaube ich, fast müsst ihr, wenn es eine nächste Folge gibt, die nächste Folge hören, weil wir werden das jetzt hier nicht so breit treten. Nicht, weil es uns nicht angenehm ist, sondern weil wir nicht über die, weil wir einfach in die Gegenwart kommen wollen. So, ich gucke ganz schnell nach. Wir gucken nach vorne, genau. Wir gucken nach vorne, aber es gibt natürlich die anderen Podcasts. Nein, es gibt unseren Podcast gar nicht mehr im Netz. Ja. Die gibt es nicht mehr, weil und die Plattform damals abgeschaltet. So. Genau, also man muss dazu erklären, genau, wir hatten damals den Podcast auf einer entsprechenden Podcast-Plattform gehostet, aber die ist inzwischen nicht mehr verfügbar. Ja, sollten wir nochmal die Gelegenheit haben, die alten Shows irgendwo zu hosten, werden wir das natürlich irgendwie machen, aber da erfahrt ihr dann rechtzeitig. Vielleicht kann man die einfach mal zwischenhauen. Also wir planen ja noch nicht so. Ich habe gerade geguckt, also ich hatte 32 Folgen noch nachträglich aufgezeichnet, die gingen bis zum 2. März 2013. Das ist aber auch schon ganz schön lange. Es ist ja fast exakt 6 Jahre her. Ja. Wahnsinn. Genau, und dann... was wir ja auch gemacht haben, das weiß ich gar nicht, ob du das berücksichtigt hast. Neben den 106 Folgen gibt es ja auch noch die Black Stories. Richtig. Wie viele Folgen waren das? Weißt du das? Guck mal nach. Ich kann dir sagen, es waren. Müssten 30 Folgen gewesen sein. Ja, 30 habe ich hier in meinem Archiv. Was ja auch nicht ohne ist. Auch nicht ohne, genau. Ja. So. Dann, genau, lass uns noch mal kurz zum Thema Fernsehen zurückkommen. Du warst in deinem Urlaub, wie ich dank Social Media gesehen habe, beim Fernsehen. Richtig, ich war schon öfter beim Fernsehen und jetzt in meinem Urlaub habe ich das Ganze mit einem schönen Wochenende in Hamburg verbunden. Also das heißt, mit Freunden nach Hamburg gefahren, Hamburg angeschaut, gerade so den Bereich um den Hafen, Elbphilharmonie. Sehr schön, Hamburg mal von der anderen Seite kennengelernt, muss man wirklich sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Haben einen guten Fußmarsch gemacht. Und danach ging es dann ins Fernsehstudio. Mhm. Zu Hamburg. Also ich war, kann ich gleich auch noch eine Anekdote einschieben? Soll ich vorher oder willst du erst die Fernsehshow? Kannst du gerne machen. Also wir waren, kann ich ja schon mal sagen, im Studio Hamburg und bei der Aufzeichnung zur neuen Staffel von Gefragt, Gejagt mit Alexander Bommes und den Jägern. Okay, was das ist, weil ich kenne das überhaupt nicht. Öffentlich-rechtlich. Das klären wir gleich. Gefragt, Gejagt. Ja, pass auf, ganz kurz meine Hamburg-Geschichte. Ja, bevor gerne. Bevor du gleich von Gefragt, Gejagt erzählst. Also ich war auch dort gewesen und zwar, ich weiß nicht mehr genau in welchem Jahr, auf jeden Fall war es zu einem Zeitpunkt, wo die Elbphilharmonie schon stand, aber wo da noch kleinere Arbeiten gemacht wurden. Und wo die noch nicht begehbar war. Das heißt, das Ganze drumherum war noch nicht so wirklich bebaut. Also ich bin da irgendwie am Wasser lang gelaufen, wo nicht wirklich Wege waren. Bin so in die Nähe der Elbphilharmonie gekommen. Ich war aber auch ich war bewusst auf der Reeperbahn. Die Reeperbahn ist ja erstmal nichts Besonderes, das ist einfach nur eine breite Straße. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob du auch dort gewesen bist. Nein, wir waren nicht da. Es ist ja nicht dieses Viertel. Es ist ja nicht dieses, die Reeperbahn ist ja, die geht dann irgendwo, keine Ahnung, die geht irgendwo hin und da bin ich abgebogen und wurde von einer jungen Dame angesprochen. und die mir wirklich penetrant hinterher lief und die sagte so, hallo, und ich denke, hat sie mich mit jemandem verwechselt? Und sie, warte doch mal. Und ich dachte, was will die von mir? Und lief weiter und war so irritiert, weil ich nicht damit gerechnet habe, von einer Frau auf der Straße angesprochen zu werden, von einer Jungen, ne? Ohne wirklich triftigen Grund. Passierte und, ja sonst nicht. Passiert mir ja sonst nicht, genau. Und auf jeden Fall, mein Vorhaben war, ich wollte mir diese Polizeiwache angucken, die Davidwache. Hast du die gesehen? Nee. Kennt man die aus irgendeiner Fernsehserie oder so? Die ist wohl für Hamburg relativ berühmt. Das ist so ein relativ schmales Haus. Und die ist aus einem Grund, zu dem ich gleich kommen werde, sehr berühmt. Und zwar habe ich mir dann die Davidwache angeschaut, so von draußen. Ne? Die sieht ganz nett aus. Und bin dann die Straße hoch, um wieder zum Hotel zu gehen. Und auf der Straße kam auf einmal wieder eine junge Dame auf mich zu und sagte, ey, warte mal, fasste mich an den Arm, ne? Und dachte, hey, was will sie? Und meinte, willst du nicht mal mitkommen? Ich war total perplex gewesen, nee. Und sie, ach komm, kannst du nur mal gucken, ne? Und dachte, nee, und löste mich von ihr, ne? Und dann ließ sie tatsächlich von mir ab und wandte dann, wie ich das gesehen habe, sich dem Nächsten zu, und zwar einem deutlich älterem Herrn, wo ich dann wusste, okay, das hat jetzt nichts mit mir zu tun gehabt. Da steckt wohl was anderes dahinter. Okay. Und wie ich das noch denke, kommt die nächste Dame auf mich zu, das nächste junge Mädel, und hakte sich bei mir ein und meinte, na, hast du Lust? Und ich weiß gar nicht mehr, was die gesagt hat. Ich war halt so perplex, und dann hatte ich es begriffen. Wo du ich warst. Ich bin in der Davidstraße gewesen. Ja. Und Davidstraße ist halt ein Straßenstrich, ne? Ja. Und was ich festgestellt habe, ist, dass ich guckte dann ein bisschen weiter voraus, während mir die Dame, die mir gerade am Arm hing, das Ohr abkaute. Also nur nicht im bildlichen Sinne. Im übertragenen Sinne. Und hab gesehen, die Mädels stehen so ungefähr, weiß ich nicht, 4-5 Meter auseinander. Und die haben wie so einen Korridor auf den Gehweg. Und wenn du in diesen Korridor reinkommst, dann wirst du von denen angesprochen. Ne? Mhm. Sobald du aus diesem Korridor raus bist, lassen die dich in Ruhe, weil dann bist du in dem Revier der Nächsten. Ne? Aber die stehen wirklich wie aufgereiht und haben einen relativ schmalen Korridor. Ne? Das heißt, die haben auch relativ wenig Zeit, dich irgendwie rumzukriegen. Ja. Oder zu überzeugen, ihre Dienstleistung in Anspruch zu nehmen. Ne? Und dann sagte ich, ja, ich habe überhaupt keinen Bock. Ne? Und dann meinte die zu mir, dann hast du dir wohl die falsche Straße ausgesucht. Ne? Ja, ich dachte, sie hat gewechselt. Vielleicht gesagt, du bist neu hier in Hamburg, oder? Nee, also ja, dann kam noch sowas wie, kannst du dir doch überlegen und so. Und ne, aber ja, auf jeden Fall brauchte ich dann nur die Straßenseite wechseln, und auf der anderen Straßenseite war dann tatsächlich auch Ruhe. Ja, das ist meine Erfahrung von Hamburg, und ansonsten ist Hamburg wirklich eine schöne Stadt. Auf Michel war ich auch, die Michel-Story, die erspare ich euch jetzt aber, die vielleicht ein andermal, weil wir wollen nämlich wissen, Stefan, was ist gefragt, gejagt, und vor allem, wie bist du hingekommen? Ich wette, es wissen einige, die vielleicht auch Fernsehen gucken. Da haben wir wieder den Bezug zum vorigen Thema. Nein, Gefragt, Gejagt ist eine interessante Quizshow. Gibt es im Original, kommt die aus England, heißt The Chase. Und es geht um 4 Kandidaten, die in ganz vielen Fragen, Quizfragen, sozusagen einen Jäger besiegen müssen in verschiedenen Spielrunden. So ist quasi das Konzept. Und man kann dabei natürlich ganz viel Geld gewinnen. Also sehr interessant, okay, sehr lustig, und wenn man es aus dem Fernsehen kennt und wenn man einmal bei so einer Aufzeichnung dabei war, weiß man halt auch, wie die Schnitte und die Pausen in der Sendung sind in der Aufzeichnung, und alles ziemlich interessant und ziemlich spannend auf jeden Fall. Und also da ist man schon ein bisschen mittendrin, ne? Also da lernt man, glaube ich, Fernsehen mal von der anderen Seite kennen. Richtig, richtig. Man lernt zum Beispiel auch mal das Studio kennen, ne? Also eine Riesenkulisse, mega Lichteffekte auch und ganz, ganz viel Lampen, und also auch ein richtig cooler Moderator. Alexander Bommes, den kennt man ja auch zum Beispiel aus dem Sportbereich in der ARD, der auch Sportmoderator macht. Ein richtiger Profi, finde ich. Das hat man gemerkt. War da, hattet ihr dann auch so ein Warm-up gehabt? Genau, also jemand so ein bisschen erklärt wahrscheinlich, wie das jetzt abläuft, wie man sich zu verhalten hat. Welche Regeln wurden dir denn aufgelegt? Natürlich in der Quizshow Regel Nummer 1, nicht vorsagen. ne? Auch nicht irgendwie Pets fliegt raus. Andeutungen machen oder so, ne? Beim Jäger soll man nicht klatschen unbedingt, wenn der richtig antwortet. Das war auch noch eine Einweisung. Und ansonsten... Wurdet ihr über das Klatschverhalten informiert? Da gab es jetzt nicht direkt irgendwie Anweisungen. Also, ja. Okay, weil die Anweisung, die ich kenne aus Produktion, bei denen ich mitgewirkt habe, war, dass man sehr, sehr schnell klatschen soll. Okay. Aber ich glaube, das ist mehr ein Trick, den nimmt man, wenn nicht so viel Publikum da ist. Dieses schnelle Klatschen erweckt halt den Eindruck, als wenn ganz viele Leute klatschen. Ach so, ja, und so eine Begeisterung wahrscheinlich auch, ne? Also genau, es wurde immer wieder darauf hingewiesen, halt enthusiastischer zu klatschen, sagen wir es mal so. Ne? Okay. Also, gab es einen Klaqueur? Es gab eine Person, der sozusagen an bestimmten Stellen immer sozusagen angefangen hat zu klatschen, und da haben alle automatisch mitgeklatscht. Ja. Und der hat an bestimmten Stellen immer angefangen zu klatschen, alle haben mitgeklatscht, und er hat auch immer wieder, wenn so Pausen waren, hat er dann sozusagen die Leute unterhalten mit Storys und hat quasi die Sendung im Hintergrund begleitet. Der stille Moderator sozusagen. Das ist ein, ich kenne den Klaqueur eher als versteckte Person. Und der wird auch sehr gern bei Sitcoms ja eingesetzt. Da geht es dann nicht ums Klatschen, sondern ums Lachen. Mhm. Und wenn man sich mal an El Bundy erinnert oder andere Sitcoms, da gab es immer so einen typischen Lacher. Der hat so abgefahren gelacht. Ne? Ja, die waren noch eingespielt alle. Ja, und der ist im Prinzip dafür da, dass die Leute zum einen mitlachen, aber zum anderen auch manchmal über den Typen lachten. Ne? Also wenn einer so eine verquere Lache hat, und den kann man, wenn man sich mal alte Bundy-Folgen anguckt, kann man den immer raushören. Also das scheint auch immer derselbe zu sein. Genau. Und ansonsten kenne ich auch, dass die halt im Publikum versteckt in Anführungszeichen werden. Also dass dann nicht, offenbar war es bei euch ja klar, dass da jemand den Zuschauer oder euch als Publikum anleitet. Das kenne ich halt auch so, dass es gar nicht so offen kommuniziert wurde, sondern einfach, wie du schon sagst, einer fängt an zu klatschen, dann klatschen alle anderen automatisch mit. Ja. Genau, ne? Und also es war halt auch so eine lockere Atmosphäre, wenn dann sozusagen kurze Drehpause war, weil die Einstellung geändert werden musste oder das Pult für die Fragen, der Monitor für den Moderator irgendwie ins Spiel kam. Der ist ja nicht immer zu sehen, das ist dann immer nach einem Umbau, schreit das halt immer, ne? Also auch die Regie hat sich ab und zu mal gemeldet, und das war alles sehr unterhaltsam, das Ganze, ja. Also man guckt jetzt natürlich mit einem anderen Auge mal hin, wenn die Folgen ankommen. Wie ist denn das gewesen? Wurde da nur eine Sendung aufgezeichnet? Also oder eine Folge vielmehr oder mehrere? Das ist ein straffes Programm. Also wir als Zuschauer hatten nur eine Sendung, eine Aufzeichnung für unsere Karten. Aber an den Drehtagen wären mehrere. Also bis zu 3 Sendungen sind, glaube ich, pro Tag möglich. Weil es wird halt auch gern, aber vielleicht machen das eher die Shows, die jetzt nicht so einen großen Zulauf haben. Was auch gern gemacht wird, ist, dass mit demselben Publikum mehrere Sendungen aufgezeichnet werden das Publikum dann für die Folgesendung umgesetzt wird. Genau, ja. Oder neue Klamotten kriegen. Also ich glaube nicht, dass man da ausgestattet wird, aber das wäre schon echt, das wäre schon ein Armutszeugnis, wenn eine Produktion sagen würde, wenn sie in unsere Sendung kommen, dann kommen Sie bitte mit 2 verschiedenen Sets an Klamotten. Genau. Du warst ja zu sehen, ne? Du warst tatsächlich auch, also hast du dir die Live-Sendung schon angeguckt? Oder? Nein, die Quatsch, kommt doch. Live-Sendung ist ja eine Aufzeichnung. Woher hattest du denn den Screenshot, wo du zu sehen bist? Na, jetzt verwechselst du die Sendungen, weil Gefragt, Gejagt wird erst ab Mai ausgestrahlt, die neue Staffel. Okay. Und das, was du gesehen hast, war The Voice Kids. Ah, okay, da wäre jetzt gleich meine nächste Frage gewesen, aber vorher möchte ich noch wissen, was hast du für die Karten bezahlt? Bei Gefragte Jagd hatte ich Freikarten. Und was kostet sowas? Ich habe jetzt bei der Sendung eigentlich gar keine Karten gesehen, die Geld kosten. Ah, okay, weil das finde ich halt auch ein bisschen komisch. Wenn die Zuschauer, die ja für die Sendung gebraucht werden, eigentlich bist du ja ein Statist letztendlich, ne? Ja. Dass die auch noch Geld zahlen müssen. Also die Alternative ist ja, ohne Publikum die Show zu machen, und ich glaube, es würde schon ganz schön in die Hose gehen. Weil in erster Linie ist diese Sendung ja fürs Fernsehen gedacht und nicht für das Publikum, was dort im Studio ist. Das ja, wobei, den Situationen. Es ist halt wirklich ziemlich unterschiedlich, ne? Also es gibt dann andere Sendungen, wo man dann halt auch für die Karten Geld bezahlen muss. Ja, und das war bei The Voice wahrscheinlich so? Nein, das waren auch Freikarten. Also, ja. Ah, okay. Genau, es gibt immer mal so Aktionen, ne? Und ja, also es gibt viele Sendungen, zum Beispiel der Vorentscheid von Deutschland für den Eurovision Song Contest dieses Jahr. Da haben die Karten halt auch Geld gekostet, ne? Hm. Und sag mal, bei The Voice. Ja. Bei The Voice gab es da irgendwas Besonderes, weil ich habe von, also es war ja The Voice Kids, sagst du. Genau. Bei The Voice. Nicht Kids, glaube ich, war das. Hat mir jemand erzählt, der dort gewesen ist, dass das ja ein straffes Programm für die Zuschauer ist. Da wurden tatsächlich mehrere Folgen abgedreht. Und da war es so, dass einem das Handy abgenommen wurde, durfst du nicht mit reinnehmen. Du durftest halt auch keine Tasche mit reinnehmen. Dadurch hattest du kein Getränk bei und wurdest auch nicht mit Getränken versorgt. Also da habe ich nicht so viel Positives gehört. Also das ist mittlerweile üblich bei Fernsehsendungen. Die Sicherheitsvorschriften haben sich natürlich ein bisschen verändert in den letzten Jahren. Und ja, Taschen und Jacken und so muss man in der Regel abgeben. Und Handys in der Regel auch. Es gibt gewisse Ausnahmen, aber man sollte dann, wenn man das Handy mit reinnimmt, natürlich den Flugmodus einstellen. Genau. Mhm. Also das haben wir bis jetzt auch immer. Also zu Veranstaltungen nimmt man ja heutzutage eh keine großen Taschen mehr mit. Das weiß man ja inzwischen. Und beim Fernsehen ist es nicht anders. Also in der Regel geht man da einfach so rein. Und Essen und Trinken ist schon gar nicht erlaubt im Studio. Na gut, ja, verständlich. Aber da müsste man Leute halt zwischendurch auch mal rauslassen. Genau. Wie war das, wie viele Folgen waren bei The Voice gewesen? Man kann das gar nicht so genau sagen. Also der Aufzeichnungstermin war halt nicht als richtige Sendung so konzipiert. Also es gab keine richtige Anmoderation, sondern es ging immer hintereinander mit den Auftritten los. Und wenn man jetzt sich die Folgen anguckt, sieht man auch, dass die Auftritte durcheinander gewürfelt sind. Also okay. Es ist nicht so, dass es da ein Folgenkonzept gibt, sondern da werden einfach die Auftritte gezeigt und sozusagen dieses Jurybewertung dazu und am Ende in der finalen Ausstrahlung im Fernsehen hat man eine unterschiedliche Reihenfolge. Heißt aber auch, dass die Jury die gleichen Klamotten anhaben muss. Richtig, genau. Die haben anscheinend an allen Aufzeichnungstagen, genau. Ja. Man hat es aber nicht gerochen. Wer sitzt in der Jury? Dieses Jahr bei The Voice Kids sitzt Lena Meyer-Landrut, okay. Boss Hoss, die beiden, kennt okay. man auch, Stefanie Kloß von Silbermond und natürlich darf nicht fehlen Mark Forster. Ah, okay. Kennst du alle? Mark Forster. Ja. Ja, bis auf die von Silbermond habe ich von allem tatsächlich auch ein Gesicht vor der Nase, ja. Aha. Ja, also sind eigentlich... Und wann ist die Ausstrahlung? Na, aktuell kommen kommt die Sendung jeden Sonntagabend auf Sat.1. Also das ist relativ zeitnah, weil ich kann mich entsinnen von der The Voice-Aufzeichnung, von der ich gehört habe, da lag tatsächlich sehr viel Zeit dazwischen. Nee, das ist hier auch so. Also das waren ja die ersten Folgen, also die sogenannten Blind Auditions, ne? Also der Beginn der Staffel. Und der war im November, glaube ich, ja. Also wann war aufgezeichnet? Wie viel Zeit war jetzt dazwischen? Na, 3 Monate, ne? Okay, ja. Genau, und ja, aber... Das ist 3 Monate, also muss man ja dazu sagen, die verzögern das ja nicht künstlich, das ist halt tatsächlich dann 3 Monate Arbeit auch noch dazwischen. Richtig, genau. Also es muss ja dann noch produziert oder geschnitten werden und natürlich gibt es zurzeit auch einen Mega-Run auf diese Events. Ne? Also es gab ja The Voice, danach kam The Voice Senior auch ganz neu. So. Dann gab es jetzt hier irgendwie so ein Eislauf-Event die letzten Wochen und jetzt ist halt The Voice Kids dran, ja. Was man auch noch dazu sagen muss, was ich mal gehört habe bei DSDS, ich sage das jetzt mal mit dem Namen, als wäre ich totaler Fan davon, also DSDS, ne? Das ist die Profi-Abkürzung für Deutschland sucht den Superstar. Ich dachte schon wieder irgendwas mit Datenschutz oder so. Na, aber jetzt merkt man schon, dass ich mich doch nicht so auskenne. Nee, ich meine eine ganz andere Sendung. Ich meine das Supertalent, glaube ich. Ja, okay. Da, wo man immer das Publikum aufstehen sieht und dann den Rücken zukehren und dann Daumen nach unten zeigen, ne? Da Da denkt man ja immer, das passiert alles tatsächlich während der Sendung. Die Wahrheit ist, und das habe ich von jemandem gehört, der auch bei so einer Aufzeichnung war, die Wahrheit ist, dass im Warm-up gesagt wird, okay, jetzt jubelt mal alle wie verrückt, ne? Und dann hält die Kamera ins Publikum rein und zeichnet eben diese Eindrücke auf. Und dann wird gesagt, okay, und jetzt mal alle aufstehen, dreht euch mal um, buht mal. Ne? Ja. Soll ich dir ein Geheimnis verraten? Ja, sag mal, haben sie das auch gemacht. Das ist bei The Voice auch nicht anders. Ja. Also da muss man sagen, ich sage das jetzt mal ganz überzogen, Fernsehen ist leider Lug und Trug. Ne? Also das geht los bei Pseudo-Doku-Formaten, hier Scripted Reality wie Frauentausch und Schwiegertochter gesucht und hast du nicht gesehen? Dass du ausgerechnet diese als erstes nennst, ja, diese Sendungen. Ja, und die sind halt, danach habe ich aufgehört, Fernsehen zu gucken. Deswegen wahrscheinlich. Ach so, okay. Ja, hast du boykottiert. Ja, das ist leider auch so bei sehr eigentlich schönen Formaten wie Undercover Boss, was ich immer sehr toll finde. Also diese Story, die dort aufgebaut wird, ne, dass der Chef in sein Unternehmen geht. Aber es ist halt alles wirklich fake. Und mit dem Riesenabstand, den ich jetzt zum Fernsehen habe, kann ich eine Story erzählen, die ich bestimmt schon 100 Mal erzählt habe. Ja. Ich sag auch nicht, welcher Sender es ist, und ich war mal in einer, ist das für mich auch schon verjährt, ja. Ich habe es im Nachhinein erst mal gekriegt. Nein, egal. Nicht um den heißen Brei reden, auf den Punkt gekommen, ich habe an einer Sendung mal mitgewirkt im Regiebereich. Da ging es darum, auf einer virtuellen, auf so einem Schachbrett ein Feld zu benennen und dahinter sollte dann entweder ein Gewinn sein oder eine Niete oder halt irgendwie Geld. Ne? Also so ein Riesengewinn, so ein normales Geld, irgendwie 5 Mark oder 10 Mark waren es damals oder halt eine Niete. Ja. Und gelaufen ist es so, dass der Zuschauer angerufen hat und gesagt hat, ich nehme A7, und dann hat der Regisseur gesagt, so mach mal ein Pleite, Geier, wir haben jetzt, wir müssen jetzt Werbung spielen. Der Zufall war tatsächlich halt wirklich einer, der am Rechner saß und die auf Zuruf den entsprechenden Gewinn dann eben. Du machst gerade mein positives Weltbild kaputt vom Fernsehen. Ja, Stefan, das ist halt leider so. Nein, ja. Es also erinnert Fernsehen mich an diese. Das ist halt nichts dem Zufall, ne? Ja, das stimmt. Also, das erinnert mich so an diese alten, wie hieß es immer, 9 Live und sowas alles, ne? Wo den ganzen Tag sowas kam. Gibt es ja heute auch noch. Ich staune. Ja, dass, funktioniert das, leider auch noch, ne? Ja, eben. Und das ist das Verrückte. Zu 9 Live kann ich auch was sagen. Also den Vorgängersender, vielleicht hat man den ja noch im Ohr, TM3. Ja, ne? Den gibt's wieder, ne? Gibt's den wieder? Okay, also ich kannte aus dem Fernsehumfeld einen Regisseur, der dort gearbeitet hat. Und da erinnert man sich ja an diesen Moderator, der da mal da stand und dann sagt, okay, wir suchen einen Turm in Italien. Wisst ihr, wie der Turm heißt? Wie heißt der schiefe Turm von... jetzt hätte ich es fast verraten, ne? Wo man denkt, wie bescheuert muss dieser Moderator sein? Ja. Und vor allem, wie bescheuert müssen die Leute sein, dass die es nicht rausfinden, ne? Und da hatte ich ihn mal gefragt, ich sage, sag mal, rufen da keine Menschen bei euch an? Und da sagte er, naja, wir müssen ja so lange warten, bis das Geld drin ist. Und dann können wir auch den Gewinn verteilen. Aha. Ja, siehst du mal. Aber das gibt's doch bei sämtlichen Gewinnspielen im Fernsehen, ne? Also ist ja, wie du sagst, hier Supertalent oder Deutschland sucht den Superstar, gibt's doch auch immer vor der Werbung diese Quizfrage mit völlig bescheuerten Fragen. Ja, also der Hintergrund ist ja der, den Zuschauer zu animieren, oh, das ist so einfach, da rufe ich an, ne? Und natürlich ist jeder Anruf, spielt da Geld ein. Und muss auch dazu sagen, ich möchte jetzt den Fernsehsendern nicht unterstellen, dass sie da heutzutage mit unlauteren Mitteln arbeiten. Da werden die schon ordentlich kontrolliert, ne? Also es ist nur einfach, Fakt ist, diese Gewinnchance, die muss man sich mal ganz realistisch vor Augen führen. Und die ist eben nicht sonderlich hoch, ne? Ja. Wenn 10.000 Leute verlieren und einer gewinnt, dann haben 10.000 Leute locker das Geld eingespielt für den einen Gewinner und dann, dass noch was übrig bleibt. Ne? Also da braucht man sich keine Sorgen machen, der Fernsehsender ist gut versorgt. Der wird das Spiel schon entsprechend kalkuliert haben. Ist kein Verlustgeschäft, genau. Und wenn es nicht funktionieren würde, würde es auch nicht geben, glaube ich. Ja, ich will euch aber auf keinen Fall davon abhalten, da mitzumachen. Also wenn man da den Drang verspürt, soll man das gerne machen. Man kann es ja auch ein bisschen als Unterstützung des Fernsehformats sehen. Ne? Also wenn man jetzt der Meinung ist, Deutschland sucht den Superstar ist jetzt eine Sendung, die soll es auch noch die nächsten 100 Jahre geben, dann ruft da fleißig an, investiert dann 10er oder 20 Euro oder 50 Euro, wenn das jeder macht, der die Sendung gern guckt, dann denke ich, ist auch für den Sender das entsprechende, eine entsprechende Bestätigung, damit auch weiterhin Geld verdienen zu können. Auf jeden Fall, ja. Und wie gesagt, also es sind ja auch so eine Shows, die du genannt hast, die es auch schon seit Jahren, ich möchte fast sagen seit Jahrzehnten vielleicht die ein oder andere schon gibt und die ich ehrlich gesagt teilweise nicht mehr sehen kann. Also hast du da eine bestimmte irgendwie auf dem Schirm? Naja, so die Klassiker, ne? Supertalent, Deutschland sucht den Superstar, ja, was es alles schon ewig gibt, was, wo man das Gefühl hat, eine Staffel hört auf und schon kommt irgendwie die nächste vom Gefühl her. Ja. Ich finde es leider sehr, sehr vorhersehbar immer gemacht. Ja. Ne? Also es ist wirklich darauf ausgelegt, ich glaube, dem Zuschauer zu vermitteln, es gibt Leute, denen geht es noch schlechter als dir oder die sind noch schlechter, die sind irgendwie noch blöder als du. Ne? Und ich glaube, das ist auch, man kann sich da so ein bisschen sein Ego auch dran aufpäppeln. Ja. Ich glaube, das sind genau die Konzepte, mit denen über das Frauentausch zum Beispiel funktioniert. Und ich finde es dann immer witzig, wenn der Aufruf am Ende der Sendung kommt, der sagt, hast du eine Familie, die besser ist, dann komm zu uns. Und in Wirklichkeit sagen die, wir brauchen weitere Leute, die wir hier zerreißen können. Und ja. Ich fand da übrigens in dem Zusammenhang mal ganz cool, dass der Böhmermann, der hat mal Schwiegertochter gesucht, Schwiegersohn gesucht oder Schwiegertochter zu vergeben, hat er doch mal auf die Schippe genommen. Ja, genau. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das war oder irgendeine andere Sendung, aber ich kann mich erinnern. Also einfach mal nach Böhmermann und Vera zu suchen. Ja. Vera war das, glaube ich, oder? Vera in wen? Doch, ich glaube ja. Also nach Böhmermann und Vera mal suchen bei Google, da wird man relativ schnell fündig und es ist wirklich so, der Böhmermann, wer den kennt, das ist ein sehr kreativer, durchgeknallter Kopf. Ne? Also der hat schon ziemlich abgefahrene Fantasien und der hat eine Figur dort in eine so eine Soap, Reality-Sendung gebracht, die er sich halt ausgedacht hat, wo er selber gesagt hat, er musste sich da schon zusammenreißen und der Sender RTL hat es geschafft, diese Figur sogar noch zu überdrehen. Ne? Also der sagt, wir haben uns versucht zurückzuhalten bei der Gestaltung dieser Figur und RTL hat nochmal einen draufgepackt. Also das ist wirklich, das gibt eigentlich ein gutes Bild von dem, was zum Teil in der Fernsehlandschaft los ist. Ne? Aber Trash-TV, ich möchte es nicht verteufeln, Trash-TV hat für mich komplett die Daseinsberechtigung. Ob man es guckt, ist ja jedem selbst überlassen. Richtig. Ja, Mensch, schönes Thema auf jeden Fall. Da könnte man, glaube ich, noch viel mehr drüber erzählen und viel mehr drüber sich unterhalten. Wir können es ja so halten, wer jetzt zu dem Thema noch was beizutragen hat oder mehr wissen will oder keine Ahnung. Hier schreibt eine Mail an unsere alte E-Mail-Adresse, blog@juba.de. Oder wenn ihr uns persönlich kennt, dann könnt ihr uns natürlich auf den entsprechenden Kanälen erreichen. Ihr findet genau. Schon irgendwie eine Möglichkeit zu uns. Ja. Twitter, Instagram, einfach ordentlich suchen. Genau. Wer will, der findet uns. Also man muss aber auch wirklich sagen, man merkt René oder dir, René, viel mehr, also man merkt ja einfach an, dass du noch so diese Fernsehgene im Blut hast und damit voller Enthusiasmus drüber erzählst halt. Ne? Also ja, total faszinierend. Man muss auch dazu sagen, das ist jetzt mittlerweile ist es locker 18 Jahre her. Ja, überleg mal. Ja. Das ist Wahnsinn. Deine damaligen Zeiten, ich weiß noch, 1A TV, Puls TV, was es alles gab. Ne? N24, was heute die Welt heißt. N24 auch. Der Geschichten erzählen, ne? Geschichten. Positive Geschichten. Ja, es ist schon interessant, so einen Einblick zu erhalten. Ist natürlich auch in jedem anderen Bereich interessant. Ja. Genau, deswegen, ich bin ja der Meinung, was richtig cool wäre, ist, wenn man, wenn es so einen Tag im Jahr gäbe, wie es für Kinder gibt, hier diesen Boys and Girls Day, wenn es den geben würde für Erwachsene, dass man einfach mal die Möglichkeit hat, in einen anderen Job reinzuschnuppern, um da ein bisschen was mitzunehmen. Ich glaube, das wäre wirklich interessant. Ja, gute Idee. Kannst du doch mal eine Petition starten. Ich habe es auch tatsächlich schon das ein oder andere Mal gemacht. Also ich habe mal am Fließband gestanden, das war super interessant, aber vielleicht auch dazu irgendwann ein anderes Mal mehr. Ich würde gerne den roten Faden beibehalten und über deinen Urlaub weitersprechen, weil du hast noch eine ganz andere Sache in deinem Urlaub gemacht. Zum ersten Mal. Ja, ich habe meine Premiere im Blutspenden gehabt. Ach so, das andere erste Mal. Oh Gott, Blut, was ich jetzt mich hin erzählen. Das wird ein gutes Thema, ich kann euch versprechen. Ja, René, genau. Blutspenden, total faszinierend. Ich habe mir das schon seit vielen Jahren immer mal vorgenommen, aber es ist nie dazu gekommen. Und jetzt dachte ich, tue ich mal was Gutes. Und kannst. Und für Kohle machst du halt echt alles, ne? Ehrlich gesagt, geht es mir gar nicht um die Kohle. Ne? Also natürlich kriegt man eine Aufwandsentschädigung beim Blutspenden und die habe ich natürlich dann an der Kasse mehr abgeholt. Welche, das Geld interessiert mich jetzt gar nicht, weil für mich würde das in Frage kommen, welche Blutgruppe hast du? Das steht noch nicht fest, also das wird jetzt erstmal alles untersucht und beim nächsten Mal, wenn ich da hingehe, dann erfahre ich alles. Du weißt, wie das mit dem Blut funktioniert, also die Blutgruppen, die kennst du alle? Wenn du Blutgruppe 0 hast, dann kannst du kein Blut spenden. Warte. Ich hoffe, falsch. Ich sage das jetzt Blutgruppe, richtig. Nein, ehrlich gesagt hast du gerade kompletten Quatsch erzählt. Wie, echt jetzt? Also es ist so, es gibt die Blutgruppe A und es gibt die Blutgruppe B und die Blutgruppe AB und dann gibt es die Blutgruppe 0 und dann gibt es noch den Rhesusfaktor, der positiv sein kann, also der vorhanden sein kann. Da spricht man dann immer von Plus. Und wenn er nicht vorhanden ist, spricht man von Minus. Genau. Wenn ich jemandem Blut gebe, kann ich ihm nur das geben, was er auch hat. Das heißt, jemand, der Blutgruppe A hat, kann nur irgendwas kriegen, wo A drin ist. Ne? Wenn da ein B auf einmal mitkommt, also von AB, funktioniert nicht, ist nicht gut, geht nicht. Wenn jemand, der A hat, von jemandem Blut kriegt, der 0 hat, dann ist alles wunderbar. Deswegen ist 0 nämlich eine sehr beliebte Blutgruppe. So. Wenn ich also Blutgruppe 0 habe und was kriege, was das A-Kennzeichen hat, dann ist das funktioniert nicht. Ne? Also du darfst kein Kennzeichen kriegen, was du nicht hast. Genau. Und beim Rhesusfaktor ist es dann genauso. Wenn du keinen Rhesusfaktor hast und jemand spendet mit, geht nicht. Wenn du aber einen Rhesusfaktor hast und das Blut, was du bekommst, hat keinen, dann ist alles gut. Genau. Das also heißt, ich muss dem sagen. Kann 0 was kriegen? Du hast mich gerade aus dem Konzept. Ich habe heute so viele Fragen beantwortet. Aber ich gebe dir recht, ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Natürlich, ich habe das irgendwie in meiner Vorbereitung falsch gelesen, weil hier steht die einzige Blutgruppe, die sich mit allen verträgt. Natürlich ist es die Blutgruppe 0. Das hätte ich auch aus dem Biologieunterricht wissen müssen, oder? Aber ja, der gut, ist der ja auch schon. Der jetzt auch schon ein bisschen zurück, ja. Ja. Und war ja nun nicht verkehrt, dadurch konnten wir das Thema jetzt ein für alle mal klarstellen. Genau. Blutgruppe 0 geht mit allen. Die Blutgruppe, die schlimmste Blutgruppe, die man haben kann, oder also in Bezug auf Spenden erhalten, ist 0 negativ. Weil du dann kein A kriegen kannst, du kannst nicht mal 0 positiv gespendet bekommen. Ne? Die beste Blutgruppe, die man haben kann, um Spenden zu empfangen, ist natürlich AB positiv. Ja, weißt weil du deine, AB positiv deine Blutgruppen? Kannst du Nee, müsste ich nachgucken. Nee, keine Ahnung. Also ich wüsste nicht mal, wo ich nachgucken müsste. Ich weiß nicht. Dann musst du wohl mal eine Blutprobe abgeben. Ja, vielleicht auch nicht. Nein, also ich fand schon mal aus der Warte heute interessant, weil natürlich viel Papierkram, der ja auch wichtig ist, und am Ende natürlich auch mal so eine Art, man kriegt halt mal auch so ein paar Daten von sich, ne? Also die man sonst beim normalen Arzt halt nur mit so einem Check-up kriegt. Das fand ich schon mal sehr interessant. Ich habe wieder aktuelle Daten über mein Gewicht, über meinen Eisenwert und so weiter. Und da gibt es ja noch viel mehr. Also sehr interessant und. Was hat dich motiviert, Blut abzudrücken, wollte ich gerade sagen, Blut zu spenden? Allein schon der Fakt, also es gibt ja auch immer wieder Nachrichten, dass es zu wenig Blutspender gibt. Ne? Dass es Zeiten gibt, wo die Blutreserven ziemlich rar sind und letztendlich ist es eine leichte Sache, weil wenn man Blut spenden darf, was ja erst kontrolliert wird. Ne? Also man gibt ja beim ersten Mal sowieso erstmal so eine Spende ab und dann je nachdem, wie die Auswertung ist, steht ja dann erst fest, ob man weiterhin Blut spenden darf oder nicht. Oder vielleicht sogar Blutplasma kann man ja auch spenden. Genau, und das wird dann sozusagen alles in den nächsten Wochen oder Tagen entschieden. Nee, und genau, der Anreiz ist einfach, was Gutes zu tun. Also, ja. Es gibt... das ist sehr löblich. Ja, und wie gesagt, also die Blutspende an sich, die reine Blutspende sind keine 10 Minuten. Und natürlich mit Vorbereitung, Nachbereitung, viel trinken vorher und entsprechend essen. Das muss man halt schon alles beachten. Und genau, gibt bei der ersten Blutspende gibt es auch nochmal so ein Arztgespräch, wo man nochmal aufgeklärt wird über die verschiedenen Dinge und untersucht wird. Genau. War sehr aufschlussreich und am Ende alles total entspannt, total nette Leute dort und ja, also würde ich jederzeit wieder machen. Gut. Das ist ein schönes Abschlusswort, weil ich glaube, es macht jetzt keinen Sinn, noch ein neues Thema aufzumachen, sonst landen wir bei einem 2-Stunden-Podcast. Nein, eben eigentlich genau. Ich wollte am Anfang noch sagen, wem der Podcast zu lang ist, es gibt auch die Pause-Taste, aber ich glaube, darauf kommt man letztendlich auch selbst. Richtig, aber da muss man, du kannst ihn ja stoppen und dann von vorne wieder anfangen. Wie? Nee, es macht keinen Sinn. Okay, ja, das René ist... bei Spotify würde das sicherlich so laufen, aber ich glaube, die haben da nachgelegt. Ja, wo wir auch schon beim Ausspiel-Thema werden, wir haben keine Ahnung, wo es diesen Podcast jetzt zu hören geben wird. Also zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir es nicht. Ihr wisst es natürlich, weil ihr habt ihn euch ja irgendwo runtergeladen. Und ich glaube, es macht Sinn, da einfach nochmal nachzugucken demnächst, weil da ist eventuell ein zweiter. Und ja, wenn nicht, dann wird Stefan eine 5-minütige Rede halten, welche Gründe dazu geführt haben, dass das heute der letzte Podcast gewesen ist. Und du wirst mich dabei unterstützen. Aber ich glaube, dazu kommt es nicht, weil ich denke, der wird gut angenommen und wie René schon gesagt hat, also ihr habt den Podcast gefunden und bleibt dran. Es wird garantiert eine Fortsetzung geben. Und wir freuen uns genau, total drauf. Ja, ihr werdet nämlich im nächsten Podcast definitiv erfahren, was Stefan in seinem Urlaub noch zum ersten Mal gemacht hat. Was? Oder besser gesagt, wo er noch zum ersten Mal war. Ach, jetzt habe ich es auch verstanden. Ja. Genau. So, wir lassen den Cliffhanger stehen. Das war gar kein Insider. Stimmt. Es gibt noch etwas, was ich zum ersten Mal in meinem Leben gesehen habe. Und das wird auch eine neue interessante Tür öffnen mit vielen, mit vielen interessanten Abschweifungen. Richtig. Und dann bevor es soweit ist, ist was falsch ausgedrückt. Wenn es dann soweit ist, ihr werdet es merken, ich denke mal, es lohnt sich in vielleicht 1-2 Wochen mal zu gucken an derselben Stelle. Und ja, bis dahin würde ich mich schon mal verabschieden. Stefan, du kannst ja noch ein bisschen weitermachen, wenn du willst. Na, ich würde dann auch mich langsam verabschieden. Genau, toll, dass ihr dran wart, toll, dass ihr zugehört habt. Und wir hoffen, euch hat es gefallen. Und wir sind garantiert demnächst wieder da an dieser Stelle. Ja, richtig? Dann bis demnächst. Ja. Genau. Genau. Macht's gut. Lasst es euch gut gehen und wir hören uns wieder. Bis dann, euer Stefan und René. Tschüss. Ciao.